bin im Hotelroom über Eisenlines. Du denkst, es ist ne Stadt, denn es ist alles meins. Rari, rot wie Heinz. Tomatenketchup, rappen ist ein Drecksjob. Ich verteile Headshots. Ich hab groupie Bitches, doch ich fühl mich ganz allein. Die Bitches wie ein Coffeebecher, denn sie kriegt ne Lache rein auf Wein oder Instagram. Bin ich lange schon ein Star? Ich bin ein Shootingstar, doch nachts am Block ist keiner da. Außer meine Kunden, die Cops drehen ihre Runden. Sie wollen die G verwunden, ich komm nach oben von ganz unten. Und ich bleib für immer hier, scheine wie ein Chandelier. Ich sippe Wodka und kein Bier, bin flyer als ein Red Bull Stiertier. Ich brauch keine Freunde, alles was ich haben will ist Money. Ich hab Sex mit deiner Mami und ich find das funny. Geh mir aus dem Weg, ich stacke, counte, hustle Bills. Ich pop mir weiter krasse Pills und mein Mouth ist full of Grills. Ich bin im Hotel Room über Eisenlines. Du denkst, es ist ne Stadt, denn es ist alles meins. Kokain ist weiß. Ich hab keine weiße Weste, du sagst, ich bin kein G. Dann komm her und teste. Ich bin im Hotel Room, überall sind Lines. Du denkst, es ist ne Stadt, denn es ist alles meins. Kokain ist weiß. Ich hab keine weiße Weste, du sagst, ich bin kein G. Dann komm her und teste. Ich bin mit meinen Boys und wir machen, was wir müssen. Du bist kein Taschenrechner, doch rechne mit Blutergüssen. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, doch ich wünsch mir was, was? 3 Milliarden Euro und ein Diplomatenpass. Krass, dieser G kriegen die Cops sicherlich nie. Meine Lehrer sagen, ich muss in die Psychiatrie, doch ich will lieber Givenchy, Fendi und Armani tragen. Weil ich schon flieg, bin rollen Sluts auf jeder Party. Blas mein Eau de Toilette von Versace. Mein T-Shirt ist von Diesel. Ich tank meinen Rari, doch sicherlich nicht mit Diesel. Ich tanke Super Plus, auch wenn ich in U-Haft muss. Du sitzt in der U-Bahn, ich fick deinen Girlie unter Bus. Mein Handy kostet viel Geld, du besitzt nur Spielgeld. Und mein Dick ist länger als ein gottverdammtes Spielfeld. Ich lebe YOLO, brauche keine Album-Promo. Ich geh auf die Straße und mich verfolgt die Soko. Ich bin im Hotel Room, überall sind Lines. Du denkst, es ist ne Stadt, denn es ist alles meins. Kokain ist weiß. Ich hab keine weiße Weste, du sagst, ich bin kein G. Dann komm her und teste.